بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen weiter mit der 100. Frage, wo es heißt, was sind die Wunder der Propheten? Dann geht er hin und erklärt erstmal, was bedeutet Wunder, also oberflächlich. Er sagt, Wunder ist ein außergewöhnliches Ereignis gepaart mit Herausforderung. Ich habe extra dieses Wort genommen, in der Übersetzung steht Provokation, das ist natürlich nicht korrekt, sondern kommt mit einer Herausforderung und frei von Widerstand oder von Widerspruch sozusagen. Er sagt, es gibt zwei Arten, materiell, man kann es sehen, hören, wie das Herauskommen der Kamelstute, wie das Verwandeln des Stockes in eine Schlange und das Sprechen der Gegenstände und so weiter, was bei den verschiedenen Propheten wie Musa a.s. und so weiter passiert ist. Oder er sagt, immateriell kann nur durch den Verstand realisiert werden, wie das Wunder des Koran. Und er sagt, unser Prophet hat Wunder all dieser Art bekommen, von jedem Wunder der anderen Propheten hat der Prophet ein besseres erhalten. Und das ist der Glaube von uns Muslimen, dass wir sagen, der Prophet Sassam hat ähnliches oder besseres Wunder wie die Propheten vorher bekommen. Er sagt, zu den materiellen Wundern gehörte das Spalten des Mondes, das Weinen des Stammes, der Dattelpalme, das Fließen des Wassers aus den Fingern des Propheten, das Sprechen des Wolfes, die Lobpreisung des Essens und so weiter. All diese Wunder könnt ihr auf YouTube nachschauen. Also die meisten von ihnen habe ich als Video zusammengefasst, inshallah ta'ala, und euch aufgenommen. Da könnt ihr das inshallah ta'ala durchgehen, diese Wunder. Und natürlich gibt es mehr als diese. Er sagt, und darüber hinaus gibt es viele andere wahre Nachrichten aus den Ahadith. Diese Wunder sind ausgestorben, genau wie die Wunder der anderen Propheten. Es ist nur das Gedenken an sie geblieben. Aber das Wunder, welches ewig bleibt, ist der Koran, dessen Wunder nie aufhören wird. Oder dessen Wunder nie aufhört. Und bringt einen Vers, an das Falsche weder von vorne noch von hinten herabkommt, eine Offenbarung von dem Allweisen und Lobenswürdigen. Also der Koran an sich ist ein Wunder und eine ewige Herausforderung, bis jetzt noch keiner meistern konnte. Und das wird auch keiner meistern können, denn der Koran ist ein Meisterwerk des, wie es hier heißt, Allweisen und Lobenswürdigen, der keine Fehler hat, der perfekt und vollkommen ist, da es die Worte Allahs sind. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bis zur nächsten Frage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.